30 Grad wirft Lohn. Allein vor deinem Haus, der Wind fährt mir durch die Haare und schneidet mir mein Lachen raus. Ich bin alleine hier. Wann kommst du nur zurück? Eiskristalle tanzen leise und mein Herz stirbt Stück für Stück. Oh, was statt Träume, kalter Winter, minus 21 Grad. Was statt Träume, kalter Winter, dein Versprechen nur verrat. Statt Träume, kalter Winter, statt Träume, kalter Winter, statt Träume, kalter Winter, minus 21 Grad. Ich will nicht frieren, ich möchte nicht sterben, meine Gedanken, sie schreien es heraus. Plötzlich ein Krachen, ein Stein und ein Klirren. Jetzt will ich Kälte auf zu dir in dein Haus. Oh, was statt Träume, kalter Winter, minus 21 Grad. Was statt Träume, kalter Winter, dein Versprechen nur verrat. Was statt Träume, kalter Winter, statt Träume, kalter Winter, statt Träume, kalter Winter, minus 21 Grad. Statt Träume, kalter Winter, minus 21 Grad. Statt Träume, kalter Winter, dein Versprechen nur verrate. Statt Träume, kalter Winter, statt Träume, kalter Winter, statt Träume, kalter Winter, minus 21 Grad, minus 21 Grad, minus 21 Grad, minus 21 Grad. Statt Träume, kalter Winter, statt Träume, kalter Winter, statt Träume, kalter Winter, minus